بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دون تريش السفر بشون دوج Und wir machen weiter, bi'ithni ta'ala, mit der Erklärung von Subul al-Salam, al-Musila ila Bulugh al-Maram. Und wir sind bei Kitab al-Jami', Kapitel Babu al-Tarhib, min Masawi al-Akhlaq. Das bedeutet die Warnung vor dem schlechten Charakter und schlechten Eigenschaften und schlechten Benehmen. Wir sprechen auf Arabisch und Deutsch, deshalb Geduld mitbringen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. الحديث 81 بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه الحديث ضعيف عند أبي داود وعند ابن ماجه هذا الحديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب عند أبي داود وعند ابن ماجة ضعيف لكن بارك الله فيكم الحسد معروف أنه خلق سيء وعلى المؤمن أن يبتعد عن الحسد لأن المؤمن لا يحسد الناس إلا على مسألتين ويكون ذلك غبطة يحسد على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار أي يغبطه الحسد هو تمني زوال النعمة على آخر وإما أن تأتي النعمة إليه للحاسد أو أن يفقدها الآخر أو أن تذهب منه وحتى لو ما أخذها هو فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا المؤمن لا يحسد أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب فالله هو الذي وهب وهو الذي أعطى فالمؤمن لا يحسد لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى فلا يحسد الناس على ذلك ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب فالحاسد في آخر الأمر يفشل والمحسود في آخر الأمر يربح فإذا كان الحسد ترتب عليه غيبة ونميمة وترتب عليه والعياذ بالله فعل فهو من أشد وهو من أسوأ الأخلاق أشد المساوئ ومن أسوأ الأخلاق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الحسد وأن يجعلنا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى الراضين بما وهبنا الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم كابيتل فير كتاب الجامع دي وارنونغ فور دم شليختن Eigenschaften oder vor dem schlechten Benehmen oder schlechtem Charakter. Abu Radwallah alayhi erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hätte, Iyakum wal hasad, passt auf vor Neid. Fa inna al hasada ya'kulu al hasanat, kama ta'kulu al nar al hatab. Nämlich, Neid frisst die guten Taten, wie das Feuer das Holz frisst. Das ist bei Abu Daud. Und Ibn Majah hat auch sowas überliefert von Anas. Diese beiden Überlieferungen sind schwache Überlieferungen. Und man kann die nicht als Beweise nehmen. Das wird bei Ibn Majah und bei Abu Daud, die sind schwache Überlieferungen bezüglich dieser Aussage. Das wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dass er gesagt hätte, Iyyakum wal hasad, dass wir seid gewarnt vor Neid. Aber natürlich, der Sinn und die Bedeutung, dass man die anderen nicht beneidet und dass man keinen Neid hat oder haben soll, das ist natürlich richtig. Weil ein Mu'min, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, die anderen nicht beneidet. Warum? Weil er weiß, Allah hat das zuteil gegeben. Allah hat den Leuten ihr Vermögen gegeben, ihr Rizq gegeben. Alles, was sie in diesem Leben haben, haben sie von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Deshalb, der beneidet die anderen nicht. Und wenn Neid erlaubt wäre, dann in zwei Themen. Dass man jemanden beneidet, dass er den Koran hat und dass er den Koran, weil er Koran abend, in der Nacht und am Tag liest. Oder dass man jemanden beneidet, weil diese Person, von seinem Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala spendet, deshalb beneidet man diese Person, damit man auch für Allah subhanahu wa ta'ala spendet. Und dies nennt man im Arabischen Al-Ribta. Al-Ribta. Das bedeutet nicht Neid, weil Neid bedeutet, dass man etwas bei den anderen sieht und da wünscht man sich, dass dies bei sich selber ist und nicht bei den anderen. Das ist eine Stufe. Eine andere Stufe, man wünscht sich, dass diese Gabe, dass die anderen haben, weg von ihnen geht. Wenn man auch das nicht bekommt. Und deshalb derjenige, der Neid hat, diese Person könnte niemals ein richtiger Gläubiger sein. Ein richtiger Gläubiger sein. Warum? Weil der Gläubige, der Mu'min, weiß genau, Allah gibt, wem er will, was er will. Subhanahu wa ta'ala. Und deshalb ist er zufrieden mit dem, was Allah ihm gegeben hat. Und der Beneidet, der hat keinen Neid bezüglich der anderen. Und derjenige, der Neid hat, diese Person, hat natürlich schlecht gemacht, weil er damit nicht einverstanden ist, was Allah den Leuten gegeben hat. Wenn man das versteht, dann versteht man, wie schlimm Al-Hasad ist. Und dieser Neid, wenn man diese Eigenschaft hat, wenn man diese Eigenschaft hat, dann ist es sehr schlimm. Weil der Neider, der macht sich selber kaputt. Überleg dir, eine Person geht, der sieht eine Person mit Auto, sagt, oh, wenn ich auch diese mag. Oh, und der geht, der sieht ein Haus, ich möchte auch dieses Haus haben. Der geht, und der denkt die ganze Zeit dann, ich möchte das, und dann macht er Haram. Und wenn Neid mit Riva und Namima, das wird mit üble Nachrede und mit Schlechtreden über die anderen ist und mit Lügen verbunden ist, dann ist das schlimmer. Wal'iyadu billah. Deshalb, ein Muslim sollte kein Neid haben. Und wenn es Neid gäbe, wenn es Neid geben könnte, dann ist das in diesen zwei Themen. Du siehst eine Person, die liest Koran, die betet, eine Person macht Gutes im Islam, dann wünschst du dir auch, dass du so wirst. Aber du wünschst auch deinem Bruder, dass er weitermacht. Nicht, dass er Probleme bekommt. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Wir müssen auch unseren Muslimen das Gute wünschen. Und wir beneiden niemanden. Außer für etwas, was gut ist, dass wir auch sowas haben für Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة أي كثير الصرع لغيره. يعني ليس الشديد هو ذلك الذي يصرع الناس وإذا صارعهم رماهم على الأرض يعني القوي وإنما الشديد القوي هو الشديد في المعنى بحيث أنه يملك نفسه ويجاهد نفسه ويستطيع أن يضبط نفسه إذا غضب وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام إنسان يريد ينتقم من الآخرين فيغضب فالشديد هنا القوي فعلا هو الذي يملك نفسه عند الغضب والغضب من الشيطان الغضب من الشيطان وعلاج الغضب يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان، أو أن يسكت، أو إن كان جالسا فليضطجع، وإن كان واقفا فليجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا يا أخوة، للأسف في بلاد المسلمين اليوم تستخدم كلمة، إذا رأوا إنسانا غاضبا استخدموا كلمة لذلك، وفيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله فيها نوع من الإهانة، ألا وهي إذا رأوا إنسانا غضب قالوا له صل على النبي، يعني بمعنى آخر أنهم يقول له اسكت، يقول له صل على النبي. إنما الإنسان إذا غضب فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا قد غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم كلمة إن قالها ذهب ما كان فيه أو عليه، ألا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الخلق الأول السيء هو الحسد، والخلق الثاني السيء عند الإنسان هو الغضب. بارك الله فيكم. حديث 1380 أبو هريرة رضي الله عليه sagte, da gesandte Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sagte, der starke oder der tapfere ist nicht der starke oder tapfere im Ringen, sondern derjenige, der starke, der tapfere ist derjenige, der sich kontrolliert oder der sich beherrscht, wenn er genervt ist, wenn er sich aufgeregt hat. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Die meisten Leute denken, dass der Starke, der Mann, der stark ist und Töpfer, Töpfer ist, ist derjenige, der Muskeln hat. Und wenn er gegen jemanden ringt, dann bringt er zum Boden. Die meisten denken, dass es so ist. Aber eigentlich, das ist nicht so. Das ist nicht so. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. Derjenige, der tapfer ist und stark ist, ist derjenige, der sich kontrolliert, wenn er genervt ist. Wenn er genervt ist. Al-Ghadab, das bedeutet genervt sein oder Aufregung, kommt von Shaitan. Und deshalb, wenn man genervt ist, sollte man bestimmte Medikamente nehmen. Und die sind wie folgt, diese Medikamente, wenn man genervt ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Person gesehen, diese Person war genervt, hat sich aufgeregt. Der Prophet sagte, ich kenne ein Wort, wenn er das sagt, dann wird er nicht mehr genervt sein. Der soll أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Zweitens, wenn jemand genervt ist, dann sollte man schweigen. Drittens, wenn man im Stehen ist, sollte man sitzen. Wenn man im Sitzen ist, sollte man sich hinlegen. So wird man, inshallah, diese Situation überwinden können. Und wenn man hier an Allah denkt, wenn man auch Wudu nimmt, es gibt natürlich eine Überlieferung, dass man sollte Wudu nehmen, aber die ist zum Teil umstritten. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, dann geht Al-Ghadab weg, geht das weg, dass man genervt ist, dann ist das weg. Jeder Mensch regt sich auf. Und jeder Mensch kann genervt sein. Das ist menschlich. Also wir können nicht sagen, keiner nervt sich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch manchmal genervt. Aber er war genervt, als etwas gegen Allah, gegen die Religion gemacht worden ist. Und deshalb sollte man aufpassen, barakallahu fikum. Heutzutage in vielen Ländern, wenn jemand genervt ist, dann will man ihn zum Schweigen bringen, sagt man, Salli al Nabi, sag la ilaha Allah. Die Person ist genervt und er hört sowas, dann manchmal beschimpft er den Propheten. Wal-iyadu billah, der macht Kufr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das soll man aufpassen. wenn du jemanden siehst, der genervt ist, dann sollte man erstmal ihn in Ruhe lassen, bis er sich sozusagen ein bisschen gekühlt hat, indem er Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, indem er A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagt, oder wenn er im Stehen ist, sitzt und so weiter. Das sind jetzt zwei Eigenschaften, die schlecht sind. Einmal Neid und einmal übertrieben genervt zu sein. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. هذا الحديث دليل على تحريم الظلم، والظلم قبيح شرعا وعقلا، وهذا يشمل جميع أنواع الظلم سواء بالنفس أو المال أو العرض، كلها ما يجوز. ما يجوز الإنسان أن يظلم الآخر، سواء بكلمة، سواء بكلمة أو بفعل، سواء في مسألة مالية أو في مسألة في نفس الإنسان أو في عرض الإنسان، سواء كان ذلك مؤمنا أو كافرا أو مشركا، فالظلم لا يجوز في كل الأمور. والظلم لا لكبير ولا لصغير، لا لامرأة ولا لرجل، لا لفلان ولا فلان، الظلم حرام، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. والظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، لأنه نور الإنسان يكون لكل إنسان نور يوم القيامة، فأما الظالم فيطفأ هذا النور عنده فلا يهتدي سبيلا، فذلك هذه عقوبة لذلك الإنسان الذي ظلم وظن نفسه من المهتدين في الدنيا. فهذا يوم القيامة سيكون من الذين سيعاقبون بأن لا يهتدون سبيلا والعياذ بالله. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه اتصلت تقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت Unrecht ist Dunkelheit am letzten Tag. Ungerechtigkeit ist Dunkelheit am letzten Tag. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, dass wir Unrecht tun. Und er hat sich selber verboten, dass er Unrecht tut. Subhanahu wa ta'ala. Keiner darf Unrecht tun. Und du darfst kein Unrecht tun, erstmal mit dir selbst, indem du Sünden begehst, mit den anderen, indem du vielleicht sie verletzt oder über sie schlecht redest oder von ihnen was wegnimmst. Und du darfst auch kein Unrecht tun bezüglich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, indem du Schirk oder Kufr begehst, walayyadu billah. Alle Arten von Ungerechtigkeit sind verboten in unserer Religion. Und derjenige, der Unrecht tut in dieser Dunya, der denkt, dass er gut macht, oder der denkt, dass er was getan hat. Diese Person als Strafe, am letzten Tag wird diese Person als Strafe kommen und der wird in Dunkelheit sein. Was bedeutet das? Am letzten Tag bekommen die Leute Licht, damit sie As-Sirat überqueren. Und jeder hat sein Licht mit sich selber. Derjenige, der besser gemacht hat und der Allah gefürchtet hat, hat mehr Licht. Derjenige aber, der Sünden begeht und der schlecht gemacht hat, der wird weniger Licht bekommen. Derjenige, der Unrecht getan hat in diesem Leben, ungerecht war, der wird am letzten Tag kommen. Und er hat kein Licht. Das wird alles dunkel sein. Und dann weiß er nicht, wohin. Wie kann er weiter? Der weiß nicht. Als Strafe das, was er in diesem Leben gemacht hat, was auch derjenige, der Unrecht tut, der plant das und der macht das und der denkt, der hat Gutes gemacht. Am letzten Tag, der wird nicht mehr wissen, was er tun sollte und wie er gehen sollte am letzten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن جابر dass wir das dritte, die dritte Eigenschaft, die schlecht ist, ist ungerecht zu sein oder die Ungerechtigkeit. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم الظلم ظلمات يوم القيامة تكلمنا والشح هو البخل أصلا ولكن تستخدم كلمة الشح وكلمة البخل ففي تفرقة بينها قال أهل العلم أن الشح أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل يعني الشح هو البخل مع الحرص وقيل البخل في بعض الأمور والشح عام في كل المسائل شحيح وقيل البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف ليس فقط بالمال إنما حتى بالخير ما في وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده تحرص على ما على شيء مو عندك والبخل على ما عندك يعني الشحيح حتى شيء آخر يحرص عليه وكلها صحيحة فهذا الشح أهلك من كان قبلكم فالهلاك هنا هنا الهلاك الدنيا لأنه في الحديث حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم الشح حمل الناس على أن يسفكوا الدماء ويستحلوا المحارم لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يحرصوا على دنياهم وأرادوا أن يحرصوا على المال وعلى كل شيء فقادهم ذلك إلى الحرام ويحتمل كذلك الهلاك الأخروي يعني أهلكهم أي أهلكهم في الدنيا وأهلكهم في الآخرة قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه أخرجه الطبراني في الأوسط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلى قوله والبخل وقال صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع فإذا بارك الله فيك وانتبهوا ليس الاقتصاد وأن الإنسان يقتصد في المعيشة بخلا بعض الناس يظنه بخل أنه ما يفتح على نفسه لا لا لا إذا كنت زاهد في الدنيا أنت لست بخيلا ولكن البخل هو أنه حتى لا يعطي حق نفسه ولا حق الغير في هذا الأمر وعلاج البخل بضده وهو القناعة باليسير والصبر والإنفاق في الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جابر رضوان الله عليه تسيلته تستيقظنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت fürchtet die Ungerechtigkeit. Weil die Ungerechtigkeit Dunkelheiten am letzten Tag wird und fürchtet den Geiz. Weil durch den Geiz, die Leute, oder der Geiz hat die Leute, die vor euch waren, zum Verderben, zur Verderben gebracht. Das Hadith bei Muslim. Natürlich hier wurde das Wort Ashuh benutzt. Auf Deutsch sagt man Geiz, da gibt es nicht viel zu erklären, aber auf Arabisch hat das eine andere Bedeutung. Ashuh ist mehr als Geiz. Das bedeutet, Geiz ist vielleicht nur ein Geld oder ein Vermögen, aber Ashuh ist im Vermögen und in allen anderen Themen. Das wird, man will auch den anderen nicht Gutes tun, man will den anderen nicht Gutes sagen, man will den anderen nicht Gutes geben, da will man gar nicht. Und da ist man an sich selbst, da ist man gierig, da will man alles haben und die anderen sollen gar nicht bekommen. Deshalb, das ist eine sehr schlechte Eigenschaft und der Mu'min ist nicht so. Der Mu'min ist großzügig in allen Themen. Im Hadith kommt noch Erklärung dazu. Der Prophet ﷺ sagte, Geiz hat diese Leute dazu beigetragen, dass sie ihr Blut vergossen haben und dass sie ihre verbotenen Frauen sozusagen erlaubt haben. Warum? Weil diese Leute, die waren geizig in Vermögen und geizig in allen Themen und dadurch wollten sie nichts verlieren und nicht geben. Deshalb haben sie gekämpft, nur dass sie das Vermögen behalten und sie haben auch dadurch ihre Würde verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat in vielen Ayat im Koran über dieses Thema, über Geiz gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Themen führen zum Verderben. Shuhun muta'a. Das bedeutet, derjenige, der geizig ist und ihm wird Gehorsamkeit geleistet oder gefolgt. Hawan muttaba. Gelüst, was man folgt. Wa ajabu kulli dhira'in bira'ih. Jeder, der Meinung hat, gefällt ihm seine eigene Meinung. Diese drei führen zum Verderben. Normalerweise die Leute, die leisten Gehorsamkeit für die Leute, die großzügig sind, die geben. Aber wenn eine Person geizig ist und er gibt gar nicht und die Leute leisten ihm Folge oder Gefolge, la hawla wa la quwwata illa billah. Dann hawan muttaba. Das wird jeder folgt seinem eigenen Gelüst. Jeder gefällt ihm seine eigene Meinung. Nur meine Meinung richtig, alle anderen sind falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb sollen wir aufpassen. Natürlich, barakallahu fihim, der Prophet sagte auch im Hadith und das war Bukhari Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allahumma inna a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-jubli wal-bukhli. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Kummer und Trauer und dann sagte er auch vor Feigheit und Geiz. Deshalb, das ist eine sehr schlimme Eigenschaft, wenn der Mu'min das hat, der Mu'min eigentlich gibt und ist großzügig in allen Themen, nicht nur in Geld und Vermögen. Vielleicht der Mu'min ist arm und er kann nicht viel geben, aber der kann was Gutes geben, der kann ein schönes Wort sagen, der kann eine gute Empfehlung geben und das sind Eigenschaften von den Mu'minin. Deshalb, barakallahu fikum, jetzt haben wir diese Eigenschaften, die vier. Erstmal Neid ist schlechte Eigenschaft für einen Mu'min. Zweitens Aufregung und genervt sein. Drittens Ungerechtigkeit. Und viertens Geiz. Das sind vier schlechte Eigenschaften, die der Muslim meiden sollte. Wie könnte man Geiz behandeln? Indem man weiß, wir werden sterben und dass man nicht lange leben wird. Und indem man weiß, das, was du bekommst in dieser Dunya von Allah ist, trefflich mehr oder nicht weniger bekommen, als was Allah andere dir zuteil geschrieben hat. Und indem man versucht zu spenden und indem man das Herz weicher hält والله تعالى أعلم. Es gibt natürlich andere, aber das sind nur jetzt allgemein. وعن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قيل ما وقال الرياء أخرج أحمد بإسناد حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع. يا أخوة الرياء هو من الرؤيا من الرؤيا ونقلت هنا الهمزة الهمزة نقلت ياء فصارت رياء رؤيا رياء فالرياء هو أن يريا غيره خلاف ما هو عليه. مثلا الإنسان في الصلاة ويفكر في الدنيا فيريد أن يري الآخرين لا أنه عنده خشوع فيري الآخرين شيء وهو ليس عليه. وشرعا الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله تعالى أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره. يعني يفعل شيء ولو فيه خير ولكن ليس من أجل الله ليس لله وإنما حتى يطلع عليه الآخرين إما لمقصد دنيوي أو حتى يمدح الناس. وقد ذمه الله سبحانه وتعالى وجعله من صفات المنافقين قال يراؤون الناس أي المنافقين. أما أهل الإيمان فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالإخلاص بالإخلاص. فذلك قال تعالى من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. يعني الذي ما منيته ليست لله في عمله فهو لغيره وخلي هذا يوم القيامة يعطيك. إنسان صلى حتى يمدحه الناس فمدحوه فما في خلاص الأجر راح. فهل هؤلاء سيأجروا؟ والرياء لا ينحصر بالقول فقط وإنما بالقول وبالعمل وبكل الأمور. فنسأل الله العافية والسلامة. طبعا الرياء أيضا باب عظيم. فالإنسان المسلم يا أخوة إنسان مسلم عندما يعمل عملا إنما يجب عليه أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى خالصا خالصا لله. أما الذي يرائي فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وكلنا يعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة كانوا في عملهم يراؤون ما كانوا مخلصين في العمل. نسأل الله العافية والسلام. محمود بن لبيد رضوان الله عليه زاكت der Prophet صلى الله عليه وسلم زاكت das meiste was mir um euch Angst macht ist der kleine Schirk. Da hat man gesagt was ist der kleine Schirk. Er sagte الرياء. Er sagte الرياء. Das bedeutet Augendienerei, sagt man, oder Angeberei. Was ist Augendienerei oder Angeberei? Erstmal, das Hadith ist bei Al-Imam Ahmed und das ist Sahih Al-Albani, das ist in Sahih Al-Jami' Al-Sahih eingestuft. الرياء, das kommt von Sehen. Von Sehen. Im Arabischen, dass man etwas macht, damit die anderen ihn sehen. Und in der Religion, dass man etwas Gutes macht. Nicht, dass man Gutes macht und keine Sünde begeht. Nicht aber, damit Allah mit der Person zufrieden ist, nein. Sondern damit die Leute diese Person eventuell loben oder denken von ihm Gutes oder geben ihm etwas Gutes. Das wird einer betet, nicht er betet für Allah subhanahu wa ta'ala, nein, damit die Leute sagen, aha, er betet gut. Oder einer spendet, damit man sagt, oh, der ist ein guter Mann, der gibt. Oder einer macht Dawah, damit die Leute ihm sagen, oh, gute Person, der bringt die Leute Islam bei. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, man sollte, Barakallahu fikum, als Salaf, einer von ihnen, von den Gelehrten, sagte, ich habe mich nicht so viel bemüht, wie ich mich bemüht habe im Thema Ikhlas. Ikhlas, das bedeutet, dass deine Niyya in der Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn du betest, dann für Allah. Wenn du gibst, dann für Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht damit die Leute geschlagen oder sagen, oh gut, der macht richtig. Deshalb, das ist sehr schwer in diesem Zusammenhang. Und Ar-Riya ist, das wird, wenn man Angeberei macht oder Augendienerei macht, dann wird die Tat nicht angenommen. Die Tat wird nicht angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der eine Tat tut oder eine Handlung begeht und dabei macht das nicht für mich allein, dann nehme ich nicht an. Und du hast, die Person hat das für die anderen gemacht, die sollen ihm dann Lohn geben. Ja, eine Person hat für die Leute gebetet, damit die Leute sagen, du bist gut, du betest gut. Dann, so, die Leute haben doch gesagt, du hast gut gebetet, aber du hast das nicht für Allah gemacht. Dann sollen diese Leute dir am letzten Tag den Lohn geben. Allah gibt dir keinen Lohn dafür, weil du das nicht für Allah gemacht hast. Und deshalb, das ist sehr, sehr schlimm, dass man Riya macht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Heuchler beschrieben, dass sie Riya haben, dass sie Augendienerei treiben und angeben. Aber der Mu'minun hat Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben, indem er subhanahu wa ta'ala sie beschrieben hat, sie machen für Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah von ihnen will. Das wird, sie tun das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sollte man aufpassen, weil Ar-Riya ein Grund ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns nicht annimmt. Subhanahu wa ta'ala. Und wir kennen alle die Überlieferung, dass die Ersten, die in die Hölle kommen werden, reisen. Einer hat Koran gelesen, einer hat gekämpft und einer hat gespendet. Hinterher. Derjenige, der Koran beigebracht hat, der hat das gemacht, damit die Leute sagen, oh, der liest gut Koran. Die haben gesagt. Der andere hat gespendet, damit sie sagen, großzügig. Die haben gesagt. Und der dritte, der gekämpft hat, damit sie sagen, der ist tapfer, der ist Mujahid. Die haben gesagt, Mujahid, tapfer. Diese drei Leute werden in die Hölle gesteckt. Warum? Weil sie nicht vor Allah ihre Handlung gemacht haben. Die Niyya, die Absicht war nicht vor Allah. Und das war damit, die Leute mit ihnen zufrieden sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den richtigen Weg Islam festigen. Und wir stoppen hier, inshallah. Okay, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Das heißt, heute haben wir diese Eigenschaften, die schlecht sind, genommen. Ar-Riya, Al-Bukhul, Al-Shuh, Al-Zulm, Al-Ghadab. Taban, Al-Ghadab ليس لحرمات الله سبحانه لو غضب لحرماتنا هذا ما نخشي الغضب والحسد. Das heißt, barakallahu fikum, diese fünf Eigenschaften, die wir durchgenommen haben, sollte man meiden. Erstmal Neid, dann genervt sein, dann drittens, das wird aufregen, nervös und so weiter. Drittens, ungerecht sein und viertens, dass man geizig ist. Und das letzte, die fünfte, war, barakallahu fikum, dass man Riya hat, dass man, wenn man eine Tat begeht, da sollte man die Niyya für Allah halten. Aber es gibt Leute, die etwas tun und die Niyya ist nicht für Allah, sondern ist für die Leute. Dann die Leute sagen, ah gut, du bist gut, du hast richtig gebetet, du hast das super gemacht. aber Allah subhanahu wa ta'ala nimmt es nicht an, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Die Brüder und Schwestern im Internet, es kann sein, dass ich nach dem Gebet nochmal komme, weil sowieso morgen der letzte Unterricht ist, inshallah, und dann machen wir Pause für ein paar Wochen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ihr könnt die Admin, könnt die Fragen sammeln. Ich komme nach dem Gebet, inshallah. Subhanakallahu alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.